Dialoge, Seite 204, Montesquieu. In der Tat, das wäre ein Meisterstreich. Denn wenn du in Rom eine ständige Garnison hieltest, würdest du über den Heiligen Stuhl fast ebenso verfügen können, als wenn er sich in irgendeiner Provinz deines Königreiches befände.